Kundgabe 3780. Empfangen durch Bertha Dudde am 25.05.1946. Innerer Frieden. Verbindung mit Gott. In der Verbindung mit mir werdet ihr Ruhe finden und inneren Frieden. Ich weile ständig bei euch, doch um euch fühlbar nahe sein zu können, müssen auch eure Gedanken bei mir sein, und ihr werdet mich spüren und Kraft empfangen nach Bedarf. Die Not des Leibes hilft der Seele, sich zu befreien und sich in geistige Sphären zu schwingen, und so sie zurückkehrt zur Erde, ist sie gekräftigt und fürchtet keine irdische Not mehr. Denn mein Atem hat sie gestreift, sie ist in meinem Kraftstrom geraten, weil sie nach Kraft Verlangen trug. Und meine Kraft ist der Ausfluss meiner selbst. Ich bin euch nahe, und wo ich bin, ist jede Bangigkeit, jede Sorge hinfällig. Verbindet euch des Öfteren mit mir, machet euch empfänglich für den Kraftstrom meiner Liebe. Öffnet euch, und meine Gegenwart wird euch zum Bewusstsein kommen und euch inneren Frieden eintragen. Unentwegt strömt euch Kraft zu durch mein Wort, und so ihr euch daran haltet, könnt ihr euch ständig stärken, so wie ihr Kraft benötigt. Mein Wille ist es, dass ihr in Stunden der Not meiner gedenket, dass ihr nach mir rufet und aus tiefstem Herzen mit mir Verbindung suchet, auf dass meine Kraft nun in euch wirksam werden kann. Denn dann steht ihr auch im Glauben an mich, meine Macht und Liebe. Und dann ist euch auch jegliche Hilfe gewiss. Rufet mich an in der Not, und ich will euch erhören. Und zweifelt nicht an diesem Wort, denn jeder Zweifel vermindert den Kraftzustrom. Ihr setzet mir durch euren Zweifel selbst Grenzen meines Wirkens an euch. Glaubet, dass ich euch helfen will und helfen kann, und erbittet diese Hilfe. Und sie wird euch werden in jeder Notlage des Leibes und der Seele. Und eure Seele wird aufhören zu zittern und zu bangen. Sie wird ruhig werden in mir, im Bewusstsein meiner Gegenwart und meiner ständigen Hilfsbereitschaft. Amen.